Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 116 mit Abby Lincoln, John Coltrane, Lou Reed, Television, Ron Wilson und Lennox Brown, The Hippie Boys, André Brasseur, Raymond Lefebvre, Michel Polnareff, Jerry Goldsmith, Hound Dog Taylor and the House Rockers, John Little John, Sam Butera und Ahmed Abdul Malek. Thank you. Hamid Abdul Malik war nicht nur ein Kontrabassist im Jazz, er beherrschte darüber hinaus Klavier, Tuba, Cello und die Violine. Auf der LP East Meets West, die wir gerade zum Teil hörten, hört man ihn aber auch auf einer Sobaha, einer Art Bass-Sitar und der arabischen Oud. Auf dem Track Isma sind unter anderem Lee Morgan an der Trompete, Johnny Griffin am Tenorsaxophon, Al Harewood am Schlagzeug, Ahmed Jedman an der Qanun, einer griffbrettlosen Kastenzither, zu hören. Aufnahme, Datum 1959, Aufnahme, Ort New York City. Wir bleiben im Jahr 1959. Abby Lincoln wurde in Chicago geboren, 1930, und war sowohl Schauspielerin wie auch Sängerin, manchmal auch beides, wie zum Beispiel in dem Rock'n'Roll-Film The Girl Can't Help It aus dem Jahr 1956. Später wandte sie sich dann aber komplett dem Jazz zu, wie man hört. Softly as in a Morning Sunrise befindet sich auf dem Album Abby is Blue. Abby Lincoln wird hier von Sam Jones am Bass, Kenny Dorham an der Trompete, Les Spann an der Gitarre und Philly Joe Jones am Schlagzeug begleitet. Softly as in a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. Oh, flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing the vow that all betray. For the passions that thrill love and lift you high to heaven are the passions that kill love and let you fall to hell. So ends each story softly, as in a morning sunrise, the light that gave you glory will take it all away. Passions that thrill love and lift you high to heaven are the passions that kill love and let you fall to hell. So ends each story softly, as in a morning sunrise, the light that gave you glory will take it all away. Oh, softly, softly, softly, softly, softly. Thank you. Thank you. Nach Abby Lincoln hörten wir John Coltrane in großer Besetzung mit Song of the Underground Railroad aus dem Jahre 1961. 20 Jahre später, im Oktober 1981, nahm der Sänger und Gitarrist Lou Reed sein Album The Blue Mask auf, mit dabei der Gitarrist Robert Quine, der schon seit langer Zeit ein großer Bewunderer der Velvet Underground war und dessen Amateur-Tonbandaufnahmen es sogar auf CD schafften. Er nahm 1969 Live-Auftritte der Band Velvet Underground in San Francisco und St. Louis auf. Auf Blue Mask hört man ihn als gleichwertigen Gitarristen. Er benutzt des Öfteren offene Stimmung, um sich vom Spiel seines Idols Lou Reed signifikant zu unterscheiden. Für das Album The Blue Mask wurde nicht großartig mit Robert Quine geprobt, aber dennoch war nach ein oder zwei Takes jedes Titels die Aufnahme sozusagen im Kasten. On the hill so wide. vow for the tender things are upon me now. And the fragrant sweet of the evening air, I could leave this world quite without a care. Underneath the Bottle folgte Televisions 8080 or so aus dem Jahre 1992, nachdem die Band Television sich nach zwei Alben 1978 aufgelöst hatte, reformierte sie der Sänger und Gitarrist Tom Verlaine 1992, um ein drittes Album folgen zu lassen. Aus der Ursprungsbesetzung aus den 70ern war dann nur noch der andere Gitarrist Richard Lloyd mit an Bord. Lloyd und Verlaine teilten sich sowohl Rhythmus- wie Leadgitarrenaufgaben. Und wie man gut erkennen kann, war Television sehr stark von Velvet Underground und vor allem von Lou Reed beeinflusst. Es folgt ein musikalischer Richtungswechsel, Reggae mit Ron Wilson und Lennox Brown, Scatterlight Rock, danach The Hippie Boys, Dreams to Remember, beziehungsweise das ist natürlich die Instrumentalversion von Max Romeo's Wet Dream. mit den Namen der jamaikanischen Bands ist das ja immer so eine Sache. Manchmal blickt man gar nicht durch, wer was ist. Aber zu den Hippie Boys möchte ich erwähnen, dass dort in der Rhythmusgruppe die Brüder Aston Family Man und Carlton Barrett an Bass und Schlagzeug zu hören waren. Und die waren ja nicht irgendwer, sondern auch dass die Rhythmusgruppe der Wailers. Von Jamaika aus geht's nach Europa. Für das Fundbüro nicht so ungewöhnlich. Allerdings Belgien und Frankreich sind hier nicht ganz so oft vertreten. Und wenn, dann ist Frankreich meist in Form von Soundtracks zu hören. Diesmal nicht. Wir hören die nächste Dreiergruppe. André Brasseur, ein Organist aus Belgien, der mit dem Instrumentaltitel Early Bird 1965 in mehreren Ländern in den Hitparaden vertreten war, gefolgt von Raymond Lefebvre, Ameu Kalin, ein Titel, der von Michel Polnareff geschrieben wurde und auch gesungen wurde, hier in einer Instrumentalversion. Danach Michel Polnareff höchstpersönlich, L'Oiseau de Nuit, Beat Musik mit in Frankreich. retrouver la femme et le couperet. Leichter Popmusik aus Frankreich kann ich jetzt mal etwas Schwereres folgen lassen. Jerry Goldsmith schrieb für die Krimiserie Police Story Ende der 60er Jahre den Soundtrack. Wir hören daraus Ausschnitte. In den 1970er Jahren waren noch viele Zeitgenossen von Muddy Waters, Elmore James und Company, das heißt Slide-Gitarristen, unterwegs. Einer der beliebtesten war mit Sicherheit davon Hound Dog Taylor. John Little John spielte auch oft Bottleneck, war aber bei Weitem nicht so populär wie Hound Dog Taylor. Wir hören jetzt zwei Live-Aufnahmen aus den 1970ern. Zuerst Hound Dog Taylor and the House Rockers, Give Me Back My Wig. Danach John Little John mit dem Eddie Boyd Cover, Five Long Years. Thank you. Turn up. I'm with you. I'm with you, baby. is what I'm talking about. Did you ever be mistreated? You know just what I'm talking about. Der Name Sam Butera wird vermutlich nur eingefleischten Rhythm and Blues und Oldie-Fans etwas sagen. Louis Prima, dessen Saxophonist er war, ist dann doch etwas bekannter. Wer aber den Namen Prima nicht einmal kennt, der kennt vielleicht dessen größten Hit, nämlich Buonasera Señorita. Da spielte Sam Butera Saxophon. Das war's schon wieder mit dem musikalischen Fundbüro. Zum Abschluss Sam Butera, Where is Your Heart? Ursprünglich für das Musical Moulin Rouge komponiert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Frank Framat Matthias.